I'm sounding like James Earl Jones. Jetzt höre ich mich an wie James Earl Jones. War Jesus immer erfolgreich? Denn Markus 6, Vers 5 in der erweiterten Übersetzung sagt, da ist dein Problem. Und er war dort nicht in der Lage, auch nur ein einziges Machtwerk zu vollbringen. Ja, das ist keine gute Übersetzung. Und der nächste Vers deutet an, dass das Problem ihr Mangel an Glauben war und dass er sich über ihren Unglauben wunderte. Ja, das stimmt. Es gibt also so etwas wie einen Glauben daran, dass man Heilung erhält. Mit anderen Worten, wie in Matthäus 13, was du auch erwähnst, wo es heißt, dass Jesus nicht viele Wunder tat. Aber es ist ein Unterschied, ob man wenig Wunder tut oder gar kein Wunder tut. Und es wird hier das gleiche Ereignis beschrieben. Wenn ihr es lest, merkt ihr, es geht hier um das gleiche Ereignis. Jeden, für den er betete, wurde geheilt. Es war eine hundertprozentige Erfolgsquote. Aber dass es nicht so viele waren, lag vermutlich daran, dass sie an ihm Anstoß genommen hatten und gar nicht zu ihm hingingen. Hier steht, dass er seine Hände nur auf wenige legen konnte und dass die geheilt wurden. Die, für die er betete, wurden geheilt. Es war eine hundertprozentige Erfolgsrate. Aber entscheidend war, dass nicht alle zu ihm kamen. Die Leute, die nicht kamen, gingen wegen ihres Unglaubens nicht zu ihm. Du findest keinen Misserfolg bei Jesus, keinen einzigen. Du musst darauf achten, welche Übersetzung du benutzt. Viele benutzen die Amplified-Übersetzung. Ich selber benutze sie nicht. Es gibt zwar Verse, in denen sie sehr hilfreich ist, aber es gibt noch mehr Verse, wo sie sich Freiheiten herausnimmt. Ich verwende sie nicht regelmäßig. Gestern zeigte mir jemand eine Bibel in der Weymouth-Übersetzung, und die ist sehr schön. Ich werde euch gelegentlich ein paar Absätze in dieser Übersetzung vorlesen, aber ich benutze hauptsächlich die King James-Übersetzung. Wenn ich mir aber auch das Griechische anschauen möchte, dann benutze ich die erweiterte Übersetzung nach Wiest. Ich beginne auch die ESV zu mögen. Die englische Standardversion. Sie ist ziemlich gut. Sie ist genau, sie ist leicht zu lesen. Ich mag sie als Leseversion. Auch um nachzuprüfen, ob das wirklich im Griechischen steht, wenn man denkt, dass es sich ungewöhnlich anhört. Aber häufig ist es genau das, was es im Griechischen sagt. Es ist immer schön, wenn man so eine Bibel findet. Ich werde euch ein paar von meinen Bibeln zum Anschauen mitbringen. Natürlich ist es am besten, im originalen Griechisch zu lesen, mit Stone's Konkordanz oder einem anderen Wörterbuch, wenn es euch möglich ist. Ich bin sehr wählerisch, was die Bibelübersetzung angeht. Die Message Bible würde ich wegschmeißen. Sie ist meiner Meinung nach, ehrlich gesagt, Müll. Und es gibt noch ein paar andere. Aber ich möchte hier nicht über Bibelübersetzungen reden. Es gibt genug gute Bibeln, die du dir besorgen kannst. Du bist nicht auf die schlechten angewiesen. Seite 58. Wir sprechen über den neuen Bund. Der neue Bund. Wenn du in einem neuen Bund lebst, kannst du dich nicht nach einem alten Bund richten. Das ist leider ein Problem vieler Gemeinden, dass sie sich nach dem alten Bund richten und nicht erkennen, dass wir einen neuen und besseren Bund haben, der auf noch besseren Versprechungen und Verheißungen beruht. Der Hebräerbrief ist eigentlich eine Zusammenstellung von Bundesschlüssen. Er stellt besonders den Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund, den Unterschied zwischen Mose und Jesus heraus. Eine hervorragende Zusammenstellung. Gestern haben wir über Hebräer 8 und 9 gesprochen. Heute sind wir in Hebräer 10. Dort steht, denn das Gesetz hat den Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht die Gestalt der Dinge selbst. Deshalb kann es die, die Opfer niemals vollkommen machen, durch die Jahr für Jahr gleichen Opfer, welche man immer wieder darbringt. An dieser Stelle müssen wir daran denken, dass das Gesetz nicht der alte Bund ist. Das Gesetz wurde zum Bund hinzugefügt. Denn der Mensch versagte daran, den Bund einzuhalten. Also wurde das Gesetz nachträglich hinzugefügt. Aber es hob den Bund zwischen Gott und Abraham nicht auf. Wir müssen unterscheiden, ob wir über den Bund oder ob wir über das Gesetz sprechen. Das Gesetz wurde weggetan. Der Bund mit Abraham wurde erfüllt. Und an manchen Stellen könnte man sagen, wurde es erneuert, überarbeitet, abgedatet. Und um ehrlich zu sein, möchte ich lieber in dem Bund Jesu sein, als im Bund von Abraham. Abrahams Bund betraf nur ein begrenztes Stück Land. Der Bund mit Jesus betrifft die ganze Erde. Das ist besser, oder? Darüber werden wir später noch mehr reden. Denn wenn wir über den neuen Bund sprechen, dann sprechen wir auch über das Königreich. Und wenn wir über das Königreich sprechen, sprechen wir über den neuen Bund. Der Bund und das Königreich sind nicht genau dasselbe, aber der Bund betrifft die Gesetze, unter denen wir im Königreich agieren. Er betrifft unser Bürgerrecht. Wie ich gestern schon sagte, die einzigen Bewohner des Königreichs sind die neuen Schöpfungen. Daran müssen wir denken. Und als neue Schöpfungen müssen wir anders handeln. Jesus hat in seinem Dienst davon erzählt, wie die neuen Schöpfungen in seinem Königreich leben. Wie man Königreich lebt. Alles, worüber er sprach, bezog sich auf dieses Königreich. Es hatte seinen Ursprung in der neuen Schöpfung. Es bezog sich darauf, wer wir jetzt sind. Als ob er uns sagen wollte, ihr wisst gar nicht, wer ihr seid. Aber so handeln die Einwohner des Königreichs. Das sind die Königreichsprinzipien. Und in Vers 2 steht, hätte nicht sonst das Opfern aufgehört, wenn die, die Gott dienen, ein für allemal rein geworden wären und kein von Sünden beschwertes Gewissen mehr hätten? Also, wenn ein Bund funktioniert, dann solltest du kein von Sünden beschwertes Gewissen mehr haben. Das Problem der Kirchen ist, dass wir zwar sehr auf unsere Sünden achten, aber nicht genug auf unsere Gerechtigkeit. Und in der neuen Zeit muss man diesen Satz natürlich sehr genau formulieren. Aber ich möchte etwas betonen und sage es so. Rechtschaffenheit bedeutet, vor Gott gerecht zu leben. Es bedeutet, mit ihm im Reinen zu sein. Es bedeutet, dass nichts zwischen euch beiden steht, nur Liebe und Zuneigung. Wenn wir anfangen, in Gerechtigkeit zu leben und wenn wir anfangen, auf Gerechtigkeit zu achten, wenn das in unser Bewusstsein kommt, dann machen wir uns über Sünde keine Sorgen mehr. Wir konzentrieren uns nicht mehr darauf, Sünde zu vermeiden, weil einfach der Wunsch zu sündigen verschwunden ist. Aber auch wenn du einen Fehler machst, dann hast du einen Fürsprecher beim Vater. Da ist sein Blut, das dich reinwäscht. Du bist nicht auf die Sünde konzentriert. Ich sage nicht, dass es keine Sünde mehr gibt, aber konzentriere dich nicht darauf. Konzentriere dich auf Leben in Gerechtigkeit. Konzentriere dich darauf, das zu tun und zu leben, was Gott dir gezeigt hat. Es geht nicht um Religion, es geht um eine Beziehung. Und ich möchte es nicht alles wiederholen, was wir gestern schon darüber gesprochen haben. Aber viele Christen laufen in diesen Irrtum hinein, weil sie nie in ihrem Gewissen die Freiheit von Sünde erlebt haben. Und das bedeutet nicht, dass du die Regeln änderst oder die Definitionen änderst. Ich sah vor kurzem ein Remake des Films Alamo. An einer Stelle des Films diskutieren der Offizier William Travis und James Bowie, wer die kleine Garnison in Alamo anführen soll. So ziemlich jeder will Bowie folgen, weil er sich bewährt hat und Travis keinen guten Ruf hat. Aber Travis sagt dann zu Bowie, du darfst nur Freiwillige anführen, weil du kein Offizier bist. Aber ich bin ein Offizier, also muss ich die reguläre Armee anführen. Er änderte die Regeln, nachdem er die Abstimmung verloren hatte. Und Bowie fragte ihn dann, hast du die Regeln geändert, weil dir das Ergebnis nicht gefallen hat, William? Und er sagt daraufhin, aber das tun die Christen auch. Die Christen haben so lange versucht, aus ihrer eigenen Kraft Gottes Standard zu erfüllen, und sie haben dabei versagt, sodass sie schließlich aufgaben und Gottes Standard neu definierten, damit er zu ihrem Leben passt. Sie änderten die Definition. Sie änderten sogar die Bibel. Aber Gott hat keins von seinen Worten außer Kraft gesetzt oder Sünde umdefiniert, sondern er hat den Christen Kraft gegeben, die Sünde zu überwinden. Du bist gerettet von deinen Sünden. Du bist nicht gerettet in deinen Sünden. Denn wenn du noch in deinen Sünden bist, wovon hast du dich dann bekehrt? Ich versuche euch zu erklären, dass Gott nicht eine Gruppe von Menschen gemacht hat, die seinen Standard nicht mehr erreichen müssen. Keine neue Rasse, die jetzt nach ihren Regeln lebt. Und er sagt dazu einfach, okay. Wenn das so wäre, dann müsste er sich bei Sodom und Gomorra entschuldigen. Aber das hat er nicht getan. Stattdessen hat er einen Weg eröffnet, auf dem sich der Mensch von der Kraft der Sünde befreien kann und ihr nicht weiter dienen muss. Einige der Dinge, über die wir in einem zukünftigen Seminar reden werden, betrifft die Lehren der frühen Pfingstler. Die hauptsächlich wegen eines Vorfalls den gesamten Kurs des Christentums geändert hat. Und es war, nachdem sie diesen Wandel vollzogen und sich entschieden hatten, an eine andere Lehre zu glauben, anstatt an das, was sie alle am Anfang geglaubt hatten, dass wir sahen, wie die Macht Gottes in der Kirche weniger wurde. Wir sahen einen Unterschied, denn sie begannen, etwas anderes zu glauben. Und auch John Lake und einige der anderen um ihn herum fragten, was passiert hier, denn wir haben eine Verminderung der Kraft Gottes in den Zusammenkünften bemerkt. Es gab zwei verschiedene Standpunkte oder Ansichten. Sie glaubten zwar an das eine, aber handelten nach dem anderen, und danach verlor die Kirche entscheidend an Kraft. Im Juni wollen wir zu diesem Thema ein Seminar anbieten. Und ich will nicht sagen, dass alles, was sie glaubten, richtig war, aber ich werde diese beiden unterschiedlichen Standpunkte nebeneinander stellen. Ganz häufig wollen wir die gleichen Dinge tun, wie Menschen sie früher getan haben. Aber wir haben nicht die gleiche Ausrüstung zur Verfügung und dann klappt es nicht. Wie man so schön sagt, wenn du die gleichen Ergebnisse haben möchtest wie Wigglesworth, dann musst du auch so leben wie er. Ganz einfach. Es wäre schön, wenn man einfach die Regeln ändern könnte. Eines Morgens aufzustehen und zu sagen, heute tanke ich mein Auto mit Wasser, denn das ist ja viel billiger. Es wäre sehr schön, aber es wird nicht gehen. Das ist leider auch genau das, was die Kirche getan hat. Sie haben entschieden, mit Wasser zu arbeiten, anstatt mit dem Öl des Heiligen Geistes, was sie eigentlich hätten machen sollen. Lasst uns zum Text zurückkommen. Er sagt in Vers 3, vielmehr geschieht durch die Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Versteht ihr? Jedes Mal, wenn du ein Opfer bringst, erinnerst du dich wieder an die Sünde und lässt sie wieder aufleben. Denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Darum spricht er, wenn er in die Welt kommt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich, siehe, ich komme. Im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. Was sagt er also hier? Gott hätte lieber, dass du seinen Willen befolgst, als dass du diese Rituale, diese Opfer und Brandopfer bringst. Und in der Kirche gibt es noch Leute, die sagen, dass du am Versöhnungstag dein Opfer und dein Gelübde bereit haben solltest, weil sich an diesem Tag entscheidet, wie Gott dich den Rest des Jahres behandelt. Und sie berufen sich aufs Alte Testament, und das ist eine Lüge. Gott behandelt dich nicht nach deinen Opfern, sondern er behandelt dich nach dem Opfer Jesu. Und Gott behandelt uns nicht entsprechend unserer Sünden, sondern er begegnet uns aufgrund dem, was Jesus getan hat. Gott ist ein Optimist. Und dann sagen die Leute, ja, aber schau mal hier in der Schrift, warum sagt Gott das, wenn er das nicht so meint? Warum sagt er es nicht anders? Aber Gott schaut uns an und sagt, ich werde Ihnen das beste Angebot in der Geschichte des Universums machen. Wer, der noch bei Verstand ist, würde dieses Angebot ablehnen? Tatsächlich gibt es einige, die es tun würden. Und Gott sagt trotzdem, ich werde es für Sie tun und Ihnen anbieten und hoffe, dass Sie es annehmen. Und weil Gott vollkommen ist, kann er uns nichts anderes als eine vollkommene Rettung anbieten. Wir müssen verstehen, dass Gott in seiner Hoffnung versucht zu sagen, ich vertraue dir, dass du die richtige Entscheidung fällst, denn das Angebot ist so gut, dass du es niemals ablehnen wirst. Aber wir müssen leider auch erkennen, dass es Leute gibt, die die Dunkelheit lieben. Christen, die abfallen werden. Es wird am Ende den großen Abfall geben. Und du kannst nicht von etwas abfallen, an dem du nie teilgenommen hast. Und der Abfall betrifft nur Menschen, die in der Gemeinde waren. Wenn du niemals in der Gemeinde warst oder nur so getan hast, dann kannst du nicht abfallen. Du warst nie ein Teil und bist schon von vornherein abgefallen. Das sind Dinge, über die wir uns Gedanken machen sollten. In Vers 8 steht, zuerst hatte er gesagt, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt und sie gefallen dir nicht, welche doch nach dem Gesetz geopfert werden. Dann aber sprach er, siehe, ich komme zu tun deinen Willen. Da hebt er das erste auf, damit er das zweite einsetze. Und meine einzige Absicht ist momentan, euch den Unterschied zwischen den beiden Bundesschlüssen zu zeigen. Der erste Bund begründete sich allein auf Leistung und Handeln. Der zweite Bund basiert auf Liebe. Es geht nicht um Leistung, sondern es geht um die Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen. Denn der Mensch achtet auf Handlungen, aber Gott achtet auf unser Herz. Allerdings wird das, was in deinem Herzen ist, sich in Handlungen zeigen, auf die eine oder andere Weise. Möglicherweise in Worten. Denn wes das Herz voll ist, des fließt der Mund über. Und wenn ihr mich kennt, eine Sache, die mich zum Beispiel wirklich stört, ist, wenn jemand anders meinen Satz beendet und dann sagt, ach, war nur Spaß. Aber ich denke, das stimmt nicht, sondern sie sagen das nur, damit es weniger verletzend ist. Jesus sagte mal, lasst euer Nein ein Nein sein und lasst euer Ja ein Ja sein. Sagt nichts, was ihr nicht so meint. Sagt nicht das eine und handelt anders. Ich wurde gut gelehrt durch die Wort des Glaubensbewegung. Achte auf deine Worte, wähle deine Worte weise, sag, was du meinst und meine, was du sagst. Ich denke, man weiß schnell, wie ich zu bestimmten Dingen stehe, denn ich sage es direkt, so wie ich es sehe. Und ich mag einen guten Witz, aber ich achte darauf, dass ich mich durch einen Scherz nicht in Sünde hineinmanövriere, selbst wenn es nicht die größte Sünde ist. Manchmal reißt dich ein Scherz weg in eine Richtung, in die du nicht gehen wolltest, und du merkst, dass du einen Schritt zurück machen musst. Aber auch wenn mir das passiert und ich in die Falle tappe, dann muss ich Gott nicht viele Opfer bringen und die nächsten 3 Monate in Sack und Asche herumlaufen, meinen Rücken geißeln. Nein. Wenn du das merkst, egal ob es mit Worten oder mit Taten war, geh zu Gott und sag ihm, es tut mir leid. Es tut mir leid. Erledige es sofort. Wenn du in dem neuen Bund lebst, lebst du anders. Es ist ein Leben im Königreich. Und du lebst als König und als Priester. Als König und als Priester, nicht nur als König. An dieser Stelle entsteht viel falsche Lehre. Christen, die als König wandeln, aber nicht als Priester. Christen, die in der Kraft und in der Herrschaft des Königreichs leben, aber nicht in seiner Heiligkeit. Womit man Menschen gewinnt, dafür gewinnt man sie auch. Deswegen haben wir hier keine Jugendgruppe. Wir werden erst dann eine haben, wenn wir eine brauchen. Und wenn wir eine brauchen, werden wir keine Jugendmission mit Pizzapartys haben, wo wir Gutscheine für Pizza oder irgendetwas anderes an Jugendliche im Einkaufszentrum verteilen. Denn wenn du sie mit Pizza einlädst und dann aufhörst, ihnen Pizza zu servieren, dann gehen sie wieder weg. Ich denke, es ist besser, Menschen zu gewinnen, indem man ihnen die Wahrheit sagt. Es ist besser, jemanden zu überzeugen, als ihn zu verführen. Denn habt ihr schon bemerkt, dass es Menschen gibt, die einfach keine Beziehung zu Gott haben wollen? Nicht jetzt, nicht zu diesem Zeitpunkt. Dann musst du sie einfach stehen lassen, um Menschen zu helfen, die Hilfe wollen. Und dann ergibt sich hoffentlich für die anderen noch eine Gelegenheit. Vielleicht kommen sie an eine Stelle, wo sie nach Gott suchen. Man kann eine Menge Zeit verschwenden, um jemanden zu gewinnen, der Jesus ablehnt. Und es endet häufig im Streit. Das ist einfach verschwendete Zeit, während jemand anders an seiner Krankheit zugrunde geht. Ich habe gestern gesagt, dass ich nur bedauere, dass ich nicht früher angefangen habe. Ich zerfleische mich jetzt nicht darüber. Ich weiß, dass Gott mir vielleicht die Jahre ersetzen wird. Er kann das. Trotzdem denke ich an die Menschen, die in dieser Zeit gestorben sind. Es geht mir hier nicht um mich. Ja, Gott kann mir diese Jahre ersetzen, aber die Menschen, die gestorben sind, Gott kann ihre Jahre nicht mehr ersetzen. Versteht ihr? Es geht mir um meine Verantwortung. Man könnte es entschuldigen, wenn größere Änderungen in meinen Überzeugungen über die Jahre es nötig machten, dass ich hier noch warte. Aber meine Überzeugungen änderten sich nicht groß. Es gab eine Präzisierung und es gab Verbesserungen. Aber ich sage das, um euch zu ermutigen und euch aufzufordern. Worauf wartet ihr? Wartet nicht. Jesus hat alles getan. Fangt an. Fangt einfach an. Du sagst, ich habe schon angefangen, aber ich sehe keine Ergebnisse. Okay, du bist gehorsam und siehst keine Ergebnisse. Aber das ist viel besser als ungehorsam sein und keine Ergebnisse sehen. Trotzdem, fangt einfach an. Es wird passieren. Wenn ihr weiter vorwärts geht, werdet ihr es sehen. Ihr werdet die Wirkung sehen. Wir haben gestern schon drüber gesprochen. Es geht um Gehorsam. Und du legst deine Hände auf Kranke, nicht weil du gesehen hast, wie sie gesund werden, sondern weil die Bibel sagt, dass Gläubige ihre Hände auf Kranke legen. Ja, es kann sehr frustrierend sein, wenn man seine Hände auf Kranke legt und keine Heilung sieht. Deswegen, wenn du das tust, dann meine es ernst. Verfolge das Ziel. Spiel nicht damit rum. Und häufig hängt der Misserfolg damit zusammen, dass du mehr Zeit mit anderen Sachen verbringst als mit Gott. Du verhedderst dich. Du erwartest 100% Ergebnisse für 10% deiner Zeit? Dann musst du dich entscheiden, ob ganz oder gar nicht. Jesus kam nicht, um eine neue Religion zu begründen, sondern um eine Revolution anzufangen. Revolution bedeutet, dass das alte System total umgewälzt wird. Und es ist das Einsetzen eines ganz neuen Systems. Deswegen ist Jesus gekommen. Er sagte, ich versuche, euch von Regeln und Ritualen wegzukriegen und von dem Gedanken, dass ihr durch euer Tun und Handeln vor Gott gerecht werden könnt. Er sagte, ich bin gekommen, um euch zu zeigen, dass der einzige Weg, wie ihr vor Gott gerecht dastehen könnt, meine Taten sind. In das Königreich kommt ihr nur durch mich. Und dann sagte er, und ab jetzt machen wir alles ganz anders. Denkt mal drüber nach. Warum konnte er diese Dinge tun? Warum kamen so viele Menschen zu Jesus? Weil er Resultate erzielte. Und warum erzielte er Resultate? Weil er die Dinge anders tat als die Menschen vor ihm. Wenn er es genauso gemacht hätte wie die Menschen vor ihm, hätte er die gleichen Ergebnisse bekommen. Oder vielleicht sollte ich sagen, wenn die Menschen früher ihm entsprechend gehandelt hätten, hätten sie die gleichen Ergebnisse erzielt. Der Grund, warum die Leute zu ihm kamen, war, dass er andere Ergebnisse bekam, weil er die Dinge anders tat. Er operierte unter einem anderen System. Das System, in dem er handelte, war das Königreich Gottes. Er enthüllte das Königreich den Menschen seiner Zeit. Und dieses Königreich ist der neue Bund. Jesus brachte den neuen Bund, er brachte das Königreich. Jetzt liegt es an uns, darin zu leben und uns zu entscheiden, darin zu leben. Es sind großartige Neuigkeiten, daran ist kein Zweifel. Es sind wundervolle Neuigkeiten. Und in diesen guten Neuigkeiten und großartigen und wundervollen Neuigkeiten, die auch bedeuten, dass Menschen Hilfe erfahren, in all dem musst du trotzdem erkennen, dass du nur in diesem Königreich leben kannst, wenn du dich änderst. Auch die Jünger mussten sich ändern. Ich garantiere euch, dass keiner von den 12 Jüngern jemals die Hand auf einen Kranken gelegt hat, bevor Jesus auftauchte. Wenn es jemand hätte tun sollen, dann wäre es die Aufgabe der Synagoge gewesen, die es auch nicht getan hat. Für eine Heilung wurde eher ein Opfer gebracht. Wenn sie Hilfe brauchten, sind sie losgegangen und haben ein Opfer gebracht. Wir lesen davon, dass Jesus einem Geheilten sagt, geh und zeige dich dem Priester als Zeugnis dafür, dass du geheilt bist. Das war nicht, um Heilung zu erhalten, denn der Kranke war ja schon geheilt. Wir sollten daran denken, und ich liebe dieses Motto und sage es häufig, sei du die Veränderung, die du sehen willst. Wenn du dich nicht änderst, wird sich nichts in deinem Leben ändern. Du kannst es vielleicht mit einem Provisorium flicken, aber ich denke, dass Menschen, die ihre Heilung in Anführungszeichen verloren haben, sie vorher durch den Glauben eines anderen bekamen. Menschen, die durch ihren eigenen Glauben Heilung bekamen, scheinen diese Heilung nie zu verlieren. Es passiert nur, wenn jemand anders für sie geglaubt hat. Es ist also unsere Aufgabe, Menschen zu helfen und zu heilen, aber genauso sie zu Jüngern zu machen. Denn Jesus sagte niemals nur, heilt sie. Er sagte auch, macht Jünger. Er sagte auch nicht, macht Bekehrte, sondern er sagte, macht sie zu Jüngern. Das erinnert mich an die alten Steve Camp Songs, wo er singt, sagt ihnen nicht, Jesus liebt euch, wenn ihr nicht auch bereit seid, sie zu lieben. Und viele Christen wollen anderen Menschen nur Zeugnis geben, sie bekehren, ihnen ein Traktat in die Hand drücken und mit ihnen ein Gebet sprechen. Jetzt bist du gerettet, ich hoffe, du schaffst es. Bis irgendwann mal. Das ist wie bei manchen Männern, die nur nach ihren Trieben leben, die herumgehen und Frauen schwängern, die dann die Frauen nach der Geburt mit dem Kind allein lassen und nie wiederkommen. Wer das tut, ist kein Mensch. Und sogar Tiere tun das nicht. Sondern wenn du Menschen Zeugnis gibst und ihnen hilfst, neugeboren zu werden, dann mach sie zu Jüngern. Arbeite mit ihnen, investiere deine Zeit. Christen sagen, aber so viel Zeit habe ich nicht. Ja, ich weiß, dein Beruf ist so viel wichtiger als die ewige Zukunft einer Seele. Eine gute Art, einen Tag zu beginnen. Guten Morgen euch allen. Aber würdet ihr dem zustimmen? Das war jetzt sehr leise. Es ist eine ernste Botschaft. Das stimmt. Niemand winkt mir mit Taschentüchern zu. Aber was ich euch gerne klar machen möchte, ist, dass da mehr dran hängt. Denn wir sind Botschafter für das Königreich Gottes. Aber bei der Kindererziehung, und meine Frau würde sagen, dass sie die Kinder erzogen hat, was bestimmt korrekt ist. Aber ich gab ihnen auch etwas weiter. Aber wir sind nicht nur rumgerannt, über das Sofa gesprungen und haben uns auf den Boden gekugelt. Die meiste Zeit schon, aber ab und zu konnte ich ihnen doch eine Lebensweisheit mitgeben. Eine Sache, die ich ihnen sehr früh beigebracht habe, ist, lebt immer so, als ob euch jemand beobachtet. Mein Vater war Polizist. Er war im Rauschgiftdezernat und war häufig undercover im Einsatz. Er hatte einige Feinde. Als ich zur Schule ging, gab es Tage, an denen die Polizei auftauchte. Ich musste zum Direktor gehen und von dort aus brachten mich zwei Polizisten im Polizeiwagen an einen anderen Ort. Weil die Tarnung meines Vaters aufgeflogen war, mussten wir dann an einem geheimen Ort 2 Wochen bleiben. Um unser Haus lief ein 2,50 Meter hoher Stahlzaun. Wir hatten abgerichtete Hunde im Garten, Dobermänner, und der Zaun war höher als unser Haus. Ein kleines Haus mit einem großen Zaun. Trotzdem gab es Leute, die über den Zaun kletterten, die in unser Haus einbrachen. Einmal streckte jemand seinen Arm durch den Briefkastenschlitz in der Tür. Er versuchte, durch den Briefkasten die Tür zu öffnen. Wir saßen gerade beim Abendessen und sahen, wie sich ein Arm durch die Haustür schob. Wir hatten immer geladene Waffen und geladene Dobermänner. Manchmal ließen wir die Dobermänner los und sie jagten hinter den Männern her und bekamen sie zu fassen. Dann kam die Polizei und nahm die Leute mit den Bisswunden fest. Ich war es inzwischen gewohnt, auf dem Schulweg auf alles zu achten, zum Beispiel auf Autos. Es gab Leute, die mich überreden wollten, in ihr Auto zu steigen. Oder Leute, die versuchten, mich in ihr Auto zu ziehen. Solche Sachen. Deswegen brachte ich meinen Kindern auch bei, die Augen offen zu halten. Eines Tages waren meine Frau und ich und die Kinder auf Fahrrädern unterwegs, als ein Auto anhielt. Sie versuchten, Crystal in das Auto zu ziehen. Ich hatte ein 10-Gang-Rad und die anderen waren einen halben Block hinter mir. Als ich sah, was passierte, riss ich mein Fahrrad herum und raste auf das Auto zu. Ich hatte es fast am nächsten Block eingeholt, aber dann fuhren sie um die Kurve und beschleunigten. Wenn ich sie erwischt hätte, hätte ich sie vielleicht umgebracht. Um es ehrlich zu sagen, das sind meine Kinder. Versucht nichts mit meinen Kindern. Jetzt seid ihr alle etwas stiller geworden. Aber ich bin inzwischen reifer geworden. Jetzt würde ich sie nur verprügeln. Wir haben ihnen beigebracht, auf das zu achten, was um sie herum vorgeht, wachsam zu sein. Ich habe ihnen immer gesagt, haltet die Augen auf, achtet auf das, was um euch herum passiert, achtet auf die Umstände. Und ich könnte euch noch viele andere Beispiele erzählen. Damals war ich bei einer Konferenz in Tulsa. Wir gingen zu einem Laden, um eine Cola zu kaufen. Er war ein paar Blöcke die Straße runter. Und da stand jemand, der sich bereit machte, den Laden auszurauben. Er hatte offensichtlich eine Waffe in seiner Tasche, deutlich zu sehen. Deswegen ging ich in den Laden. Der Besitzer zählte gerade sein Geld auf der Ladentheke, was keine kluge Idee ist. Ich sagte zu ihm, draußen steht jemand mit einer Pistole, der gleich reinkommt, um sie auszurauben. Also rief er die Polizei. Die Polizisten kamen und wir waren auch noch draußen, obwohl ich auf die Uhrzeit achten musste, denn ich sollte gleich predigen. Während der Lobpreis läuft, stehe ich hier und beobachte an der Tankstelle einen Raubüberfall. Sagte den Polizisten, er ging in diese Richtung und ist jetzt hinter diesem Gebäude, denn sie hatten mich gefragt, ob ich ihn gesehen hätte. Bald hatten sie ihn festgenommen und entwaffnet. Und mein Freund und ich dachten, jetzt gehen wir mal besser zum Gottesdienst zurück. Das Leben ist aufregend. Es kann spannend werden. Und genauso wichtig ist es, dass du aufmerksam bist und siehst, was um dich herum vorgeht, weil du ein König und ein Priester bist. Ich erzählte euch gestern, dass ich einfach ins Auto steigen möchte, im Land herumfahren, irgendwo anhalten und das Evangelium predigen. Und ich muss mich nicht mit Christen unterhalten oder Leuten, die ich kenne, sondern einfach irgendwelchen Menschen. Einfach aussteigen und mit ihnen reden. Sie fragen, Entschuldigung, was ist das hier für ein Ort? Was passiert hier? Was gibt es in diesem Ort, das nicht da wäre, wenn wir im Himmel wären? Ja, also bei uns ist die Lage so und so. Okay, stopp, das hört jetzt auf. Wir haben gerade so eine Grippewelle. Okay, ich verstehe, warum ich hier angehalten habe. Das wird heute enden, denn das Königreich kommt hierher. So müsst ihr anfangen zu denken. Ihr müsst verstehen, dass ihr einen Unterschied macht. Ihr habt euren Platz im Königreich Gottes. Gott hat dich gerettet, er hat dich freigesetzt, von allem befreit, dich gereinigt, hat dir Kraft gegeben, aus einem bestimmten Grund. Nicht, damit du einen schöneren Sonntagsgottesdienst hast. Und wenn ihr hier vom Heiligen Geist betrunken werden müsst, dann benehmt euch auf die gleiche Weise, wenn ihr draußen seid. Und wenn ihr das da draußen nicht tun wollt, dann macht es hier auch nicht. Versteht ihr? Und wenn du dich hier mit Manifestationen beschäftigen willst, dann zeig diese Manifestationen auch draußen im Restaurant. Und wenn du diese Manifestation dort nicht haben willst, dann lass es auch hier sein. Versteht ihr, was ich meine? Entweder ist es real, dann kannst du es überall machen. Oder es ist unsinnig und dann machst du es nirgendwo. Also vor anderen Leuten würde ich sowas nicht machen. Das liegt daran, dass du ein Heuchler bist. Du machst das zwar in der Kirche, aber im wirklichen Leben würdest du das nie tun. Im Rahmen von Kirche und Religion lassen wir seltsame Dinge zu. Aber wenn du daran denkst, dass es das Königreich Gottes ist, dass es um die Regierung geht, die auf seinen Schultern liegt, dann ändert sich einiges. Und du bist auch deswegen eine neue Schöpfung, damit du als Botschafter dieses neuen Königreichs auftreten kannst. Deswegen wurdest du neu geboren. Das ist deine Aufgabe. Dass du ein Botschafter bist für das Königreich Gottes. Und ein Botschafter Gottes in dieser Welt geht nicht in diese Welt und verbirgt das Licht, sondern er geht in die Welt und bringt das Licht. Wir reden nicht nur in der Kirche über die Herrschaft Gottes, sondern wir gehen zu den Menschen, die das brauchen, und zeigen die Herrschaft Gottes. Versteht ihr? Ihr Christen seid Gottes Polizeitruppe. Eure Aufgabe ist es, Menschen freizusetzen. Eure Aufgabe ist es, die Teufel gefangen zu nehmen, genauso wie Dämonen, Krankheit, Gebrechen und all das. Und gefangen nehmen bedeutet in diesem Fall keine Handschellen, sondern es bedeutet, ihr böses Tun zu stoppen. Herzstillstand bedeutet, dein Herz ist gestoppt worden. Du musst verstehen, dass das jetzt deine Aufgabe ist, als ein König und ein Priester, dass du das Königreich Gottes voranbringst und den Willen Gottes zeigst in jedem Umstand, in jeder Situation, überall, wo du hingehst. Das Schlimmste ist, wenn wir in der Kirche wie Könige reden, aber in der Welt wie Landstreicher handeln. Ihr müsst verstehen, wer ihr seid. Christen sagen zum Beispiel, in der Bibel ist Alkohol nicht verboten, du sollst dich nur nicht betrinken. Und das stimmt. Aber sag mir auch, welche Botschafter noch Botschafter bleiben, wenn sie sich regelmäßig im Gastland betrinken? Weil sie dann Fehler machen und was Dummes sagen. Auch wenn du Teil einer Regierung bist, im Kabinett, passiert es, dass man diskutiert und sich streitet, dass man miteinander ringt. Ich garantiere euch, in der Regierung Obama hat man miteinander gestritten, hinter geschlossenen Türen, genauso wie man in der Regierung Bush miteinander gestritten hat. Aber wenn sie in die Öffentlichkeit gehen, vertreten sie eine Meinung. Denn was hinter geschlossenen Türen passiert, das bleibt auch dort. Leider haben die Christen das nicht gelernt. Stattdessen gehen wir raus und erzählen der ganzen Welt, wie kaputt unsere Gemeinde ist. Unser Pastor hat nichts verstanden. Ich wünschte, er würde mal dem Heiligen Geist folgen. Gründe doch deine eigene Gemeinde. David Hogan sagte mal, steh nicht am Strand rum und erklär mir, wie man schwimmt. Wenn du mir Schwimmen beibringen willst, dann komm zu mir ins Wasser. Wir Christen dürfen unterschiedlicher Meinung sein, aber nicht mehr, wenn wir in die Welt hinausgehen. Da sollten wir eine geschlossene Linie bilden. Und wir sollten das Gleiche sagen. Ganz häufig ist es so, dass zwei Christen aus unterschiedlichen Gemeinden noch nicht mal miteinander sprechen. Und damit zeigen wir der Welt, dass wir die Liebe nicht haben, von der Jesus sagt, dass sie uns erkennbar machen soll. Diese Liebe brauchen wir für uns selbst, aber wir brauchen sie auch für andere. Wir sollten in der Lage sein, jeden Menschen zu lieben. Dem werde ich helfen, aber dem da drüben nicht. Der da drüben ist so komisch angezogen, er gehört bestimmt zu einer anderen Religion. Dem werde ich nicht helfen. Aber das ist ein Mensch, der vom Teufel gefangen gehalten wird. Wir sollten ihm helfen. Der Feind meines Freundes ist auch mein Feind. Wir müssen daran denken, dass der Feind da draußen ist. Und wenn er jemanden angreift, dann wird dieser jemand zu meinem Freund, denn wir haben jetzt den gleichen Feind. Menschen sind nicht unsere Feinde. Fleisch und Blut sind nicht unsere Feinde. Tatsächlich sind unsere falschen Überzeugungen ein noch größerer Feind als der Teufel. Vielleicht hat er sie angefangen, aber wenn du sie angenommen und zugelassen hast, dass sie sich über die Jahre aufbauen und in deinen Gedanken Festungen bilden, dann sind sie für dich zum Hindernis geworden. Aber sprechen wir weiter über den neuen Bund. Wir waren bei Vers 9. Dann sprach er, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. Hört ihr, was er sagt? Er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. Versteht ihr? Das bedeutet, dass der Erste weggenommen ist und jetzt wird der Zweite aufgerichtet. Stimmt's? Warum sollte man dann noch viel Mühe aufwenden, um herauszufinden, was im Ersten getan werden soll? Du solltest deine Zeit dafür einsetzen, den Bund kennenzulernen, in dem du jetzt lebst. Nicht den Bund, der weggetan wurde. Ich sage nicht, dass wir keine Details daraus kennen sollen, aber genau das ist das große Problem der Kirche, dass zu viele Prediger ihre Zeit damit verbringen, Geschichten und Lehren aus dem Alten Testament zu ziehen, als eher zu erklären und zu zeigen, wie man im neuen Bund lebt. Ich denke häufig, wow, diese Briefe sind so fantastisch. Ich möchte alle Briefe verstehen und analysieren. Ich werde den Rest meines Lebens nur noch die Briefe des Neuen Testaments lesen, denn die sind so gut, besonders Epheser und Kolosser. Ich könnte den Rest meines Lebens damit verbringen, nur den Epheser- und den Kolosserbrief zu studieren, praktisch darin leben. Und ich studiere alle Briefe, gehe ins Griechische und schaue einzelne Worte nach, und es macht mir Spaß. Aber um jemanden zu finden, der mir tatsächlich demonstriert, wie man im neuen Bund lebt, muss ich mir Jesus anschauen. Also muss ich die Briefe studieren und die Evangelien, und das ist schon fast das Neue Testament. Also lese ich das ganze Neue Testament. Also lese ich die Briefe und lese, was Paulus schrieb. Und dann gehe ich zurück zu Jesus und schaue mir an, wie Jesus es gelebt hat. Ich gehe immer wieder hin und her. Wir wissen, dass die ganze Bibel das inspirierte Wort Gottes ist. Da gibt es keine Frage. Und ich will das in keinster Weise in Frage stellen. Aber ich möchte Folgendes betonen. Jesus sagte, wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und ich werde es tun. Er sagte nicht, wenn ihr in mir bleibt und die Worte des Mose in euch bleiben. Versteht ihr? Das sagte er nicht. Es ist alles das Wort Gottes, das verstehe ich. Aber ihr wisst auch, dass es Teile der Bibel gibt, die für euch gelten, und auch Teile, die nicht mehr für euch gelten. Besonders im Alten Testament. Und wenn es doch für euch zutrifft, ist es durch einen Vorschatten, dessen Erfüllung ihr hoffentlich schon empfangen habt. Also, wenn ihr das Alte Testament lest und studiert, dann tut ihr es, um zu erkennen, wie die Verheißung für euch erfüllt wurde, und nicht, um herauszufinden, wie ihr bestimmte Rituale durchführen sollt. Und die Struktur der Bibel haben sie sehr gut gemacht. In einem chronologischen Ablauf würde ich den Jakobusbrief als erstes bringen und danach erst die Evangelien. Aber ganz ehrlich, ist das Layout perfekt? Denn was zieht die Leute an? Das Leben Jesu. Ich möchte dieses Leben. Das Leben Jesu fesselt einen. Und danach wird dir erklärt, wie du dieses Leben leben kannst. Wir sehen das Leben Jesu und dann wird uns in den Briefen erklärt, wie wir es leben können. Das ist die perfekte Struktur für Evangelium und Briefe. Aber wichtig ist es auch zu sehen, dass die Aussagen des Paulus in keinster Weise den Worten Jesu widersprechen. Dabei müssen wir darauf achten, zu wem sie reden, wann sie es gesagt haben, weswegen sie es gesagt haben. Und alles, was Jesus über das Königreich sagt und was er zum Königreich zeigt, das ist für dich. Verstehst du? Auch die Seligpreisungen sind für dich. Und es waren keine Aufforderungen, sondern Feststellungen über Menschen, die im Königreich leben. Dass du Gott und deinen Nächsten liebst. Aber wir sind so auf Gesetze fixiert und auf ihre Erfüllung, dass wir auch die Worte Jesu so verstehen. Aber Gott sagt, ich werde mein Gesetz in euer Herz geben. Es wird nicht schwierig für euch sein. Das Gesetz war schwer. Das Gesetz war ein Joch auf deinen Schultern. Aber mein Joch wird ein Kinderspiel sein, denn du liebst einfach Gott und deinen Nächsten. Es geht nicht darum, dass ihr euch morgens vornehmt, heute muss ich Markus 16, Vers 18 erfüllen. Nein, wir leben so nicht mehr. Sondern, vielleicht werde ich heute in anderen Sprachen sprechen. Vielleicht treffe ich auf jemanden, der krank ist, der Hilfe braucht, dem ich die Hände auflegen kann. Und du machst es einfach, wegen dem, was in dir ist und wegen dem, wer in dir ist. Du lebst anders, denn du bist in einem neuen Bund und in einem anderen Königreich. Ich möchte, dass ihr das erkennt. Es ist großartig, begeistert zu sein, aber ich möchte auch, dass ihr euch über die Wichtigkeit im Klaren seid. Denn wenn ihr erstmal verstanden habt, dass wir die Regierung Gottes demonstrieren sollen und wie Gott Probleme gelöst haben möchte, wenn es etwas gibt, was ich dir mit diesem Seminar geben möchte, dann ist es, dir zu zeigen, welche Würde dir Gott gegeben hat. Verstehst du? Leute mit hoher Bedeutung nennen wir Würdenträger. Stimmt's? Und das möchte ich dir erklären. Du bist ein Würdenträger, denn der allmächtige Gott gab dir Würde. Du solltest mit aufrechtem Gang und erhobenem Kopf leben. Nicht arrogant, nicht überheblich, aber mit dem Wissen, dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat. Du warst Gott einen Jesus wert. Das war keine billige Angelegenheit. Du bist mit einem hohen Preis erkauft worden und du gehörst nicht mehr dir. Der Preis, den er bezahlt hat, war nicht niedrig. Er hat dich nicht als Sonderangebot erstanden. Du warst nicht im Ausverkaufsregal. Du musst erkennen, Jesus hat für dich den Höchstpreis gezahlt. Er hat dich angeschaut und gesagt, ich weiß, zu wem ich dich machen möchte. Und wenn du fragst, ja, zu wem denn? Du sollst zum Ebenbild Jesu werden. Deswegen bist du jetzt ein Würdenträger. Auch wenn dieser Begriff negativ in deinen Ohren klingt, möchte ich, dass du beginnst, diesen Begriff positiv zu verstehen. Gott sagt, ich mache aus dir einen Diplomaten, ich mache aus dir einen Staatsmann. Das sagte man auch über Dr. Sumrall. Sie sagten, er sei ein Staatsmann im Königreich Gottes. Wenn wir von Diplomaten oder von Politikern reden, meinen wir das häufig negativ, wegen der negativen Beispiele, die wir kennen. Aber ein Politiker zu sein, bedeutet für uns einfach, jemand, der die Politik des Königreichs verkündet. Ein Unterschied ist natürlich, dass du keine Demokratie repräsentierst. Du gehst nicht herum und fragst jeden, was er von gleichgeschlechtlichen Ehen hält. Wir machen keine Umfrage und stimmen dann ab, ob es eine gleichgeschlechtliche Ehe im Königreich Gottes geben soll. So funktioniert das Königreich nicht. Es ist keine Demokratie. Es ist eine Theokratie. Gott gibt die Befehle. Es ist eine Monarchie. Es gibt einen Mann, der die Befehlsgewalt hat, und wir regieren mit ihm. Wir sind seine Mitarbeiter geworden. Es ist unser Auftrag, ins Allerheiligste zu gehen, die Politik unseres Königs zu verstehen und dann herauszukommen und, egal ob wir es mögen und egal ob wir einverstanden sind, genau das Gleiche zu sagen, was auch unser König sagt. Wenn dich jemand fragt, was ist denn deine Meinung dazu, antwortest du, ich habe keine Meinung, denn es steht mir nicht zu. Ich kann nur das sagen, was mein König gesagt hat. Das Schöne ist, wenn du wirklich mit deinem König verbunden bist, dann empfindet dein Herz genauso wie sein Herz. Und seine Meinung ist deine Meinung, denn ihr seid eines Sinnes. Das hat die Kirche nicht verstanden. Menschen denken, Gott ist da draußen und wir können seine Ideen nicht kennen. Solange du das glaubst, wirst du sie auch nicht kennen. Aber du musst verstehen, dass seine Ideen für dich verständlich sind, weil du den Sinn Christi hast. Wir müssen also jetzt herausfinden, was Jesus zu bestimmten Fragen denkt. Und es ist fantastisch. Lasst mich euch das zeigen. Ganz kurz, wir haben ein paar Minuten dafür. Schaut mit mir in den Hebräerbrief, in Kapitel 6. Und um Kapitel 6 zu verstehen, muss man Kapitel 5 gelesen haben, aber wir lesen nicht das ganze Kapitel 5. Wir fangen bei Vers 11 an. Hier geht es um Melchisedek. Darüber hätten wir noch viel mehr zu sagen. Aber es ist schwer zu erklären, weil ihr so unverständlich geworden seid. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben, Gutes und Böses zu unterscheiden. Wir müssen daran denken, dass der Autor des Hebräerbriefs keine Kapitelnummern geschrieben hat. Das waren andere Leute, die zu faul waren, den ganzen Brief auswendig zu lernen. Es geht inhaltlich weiter in 7 Vers 1. Darum wollen wir jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist, und uns zum Vollkommenen wenden. Diese Verse sind für Christen, die nicht nur Milch, sondern Fleisch essen können. Der Grund dafür, dass du Fleisch essen kannst, besteht darin, dass du deine Sinne geübt hast. Du musst also etwas tun, um deine Sinne zu üben. Vor einiger Zeit nahm ich einen Vortrag zum Thema Selbstdisziplin auf. Wie man sich selbst regiert. Es war höchst bemerkenswert. Wir brannten einige CDs und wollten sie über unseren Büchertisch verkaufen. Aber niemand wollte sie haben. Wir verkauften kein einziges Exemplar. Dann änderte ich den Titel in Beständig vom Geist geführt. Beständig vom Geist geführt. Und jeder kaufte es. Sie wurden uns aus den Händen gerissen. Es war genau die gleiche Lehre. Ich hatte nur den Titel geändert. Das ist Religion. Menschen wollen aus irgendeinem Grund nichts damit zu tun haben. Aber Gott möchte, dass du Selbstdisziplin hast. Deine geistlichen Sinne sollten so geübt sein, dass du zwischen Gut und Böse unterscheiden kannst. Dass du lernst, zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. Du sollst in ihm aufwachsen, damit du zu diesen Dingen seine Meinung haben kannst. Das ist alles, worüber ich spreche. Und wenn du Selbstdisziplin lernst, dann kannst du dich selbst regieren, entsprechend der Regeln, die im Sinn Christi sind. Irgendwie hat Religion die Menschen vor dem Wort selbst ängstlich gemacht. Interessant ist aber, dass die Menschen, die vor dem Wort selbst Angst haben, häufig egozentrisch sind. Genauso wie ein Buch oder ein Vortrag über das Problem Pornografie sich nicht verkaufen lassen würde. Weil niemand gern gesehen werden möchte, wie er dieses Buch kauft. Oh, das ist ein Problem? Sehr interessant. Nein, es ist für einen Freund. Für einen engen Freund. Und auch Religion hilft ja nicht, wenn du vor diesen Dingen Angst hast. Man bleibt lieber in Gefangenschaft, als sich Hilfe zu holen. Und hier im Hebräer 5, Vers 12 steht, denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Er spricht davon, dass ein Baby in Christus Milch braucht. Und die Bibel sagt uns, dass wir begierig sein sollen nach der vernünftigen, unverfälschten Milch des Wortes Gottes. Im sechsten Kapitel lest ihr, wie er davon spricht, die grundlegenden Wahrheiten, die Basics, das Fundament hinter sich zu lassen. Hinter sich zu lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist. Du hältst an den Prinzipien fest, aber du gehst irgendwann über den Anfang, die Basics, die Fundamente hinaus, wenn du erwachsen wirst. Er schreibt hier, wir wollen die Basics hinter uns lassen und uns der Reife, der Vollendung zuwenden und nicht wieder über die Grundlagen sprechen. Und was sind die Grundlagen? Eine Grundlage ist die Abkehr von toten Werken. Wir sollten nicht mehr über die Abkehr von toten Werken predigen müssen. Ein totes Werk ist jede Tat, von der du denkst, dass sie dein Verhältnis zu Gott verbessert. Predigten darüber sollten nicht mehr nötig sein. Erkennt ihr, dass die Kirche immer noch im Babystadium ist? Denn darüber wird immer wieder und wieder gepredigt. Im Hebräerbrief steht, dass die Umkehr von toten Werken und der Glaube an Gott zu den Basics gehört. Ist das nicht erstaunlich? Wir sollten über die grundlegende Predigt des Glaubens an Gott hinauskommen. Wisst ihr warum? Weil es die Christen irgendwann verstanden haben sollten. Sie sollten täglich darin leben. Es sollte nicht ständig nötig sein, dass man ihnen sagt, ihr müsst Gott vertrauen. So geht Glauben. Lasst uns Gott glauben. An einer Stelle fragt Jesus, wird der Menschensohn auf Erden Glauben finden, wenn er zurückkommt? Und ich bin mir nicht sicher. Aber er wird eine ganze Menge Bücher und CDs zum Thema Glauben finden. Denn das ist alles, worüber die Kirche predigt. Glaube an Gott, vertraue Gott. Ich kann den ganzen Tag über Glauben predigen und ihr bekommt trotzdem keinen. Aber wenn ich das Wort Gottes predige, dann kommt der Glaube durch das Hören des Wortes Gottes. Wenn ich das Wort rede, dann kommt mit dem Wort der Glaube. Wir können hier sitzen und den ganzen Tag über das Angeln reden. Trotzdem wird niemand in diesem Gebäude einen Fisch fangen. Aber wenn ich euch mit an den See nehme und euch einmal zeige, wie es geht, dann könnt ihr tatsächlich etwas fangen. Genauso können wir den ganzen Tag über den Glauben reden. Aber wenn ihr nicht losgeht und bereit seid, ein Wagnis einzugehen, dann werdet ihr vielleicht nie im Glauben wandeln. Der Hebräerbrief sagt, Vertrauen zu Gott gehört zu den Basics, über die wir hinauskommen sollten. Stellt euch mal vor, Gott würde heute zu jedem Pfarrer sagen, am Sonntag darfst du über alles predigen, nur nicht über den Glauben. Dann würden die meisten Pfarrer darauf antworten, dann weiß ich nicht, was ich sagen soll. Sie hätten kein Thema, denn das ist so ziemlich alles, worüber gepredigt wird. Wenn wir mal von dem Unsinn absehen, über den sonst noch geredet wird. In manchen Gemeinden würdest du noch nicht einmal etwas über den Glauben hören. Dort wird nur über menschliche Philosophie gesprochen. Wie man Angestellter des Monats wird oder eine Beförderung bekommt. Habt ihr bemerkt, wie viele Prediger daran interessiert sind, dass ihr befördert werdet? Vielleicht liegt es an einem höheren Einkommen und einem dadurch gestiegenen Zehnten. Hier heißt es weiter, die Umkehr von den toten Werken und Glaube zu Gott, davon wollen wir weiterkommen und von der Lehre von den Taufen. Das Wort Taufen steht im Plural. Wir können zwischen 3 und 7 verschiedenen Taufen in der Bibel unterscheiden. 3 oder 4 davon sind für uns Christen interessant. Es gibt die Taufe in den Leib Christi. Die Taufe in den Heiligen Geist, die Wassertaufe zur Bekehrung und um ein gutes Gewissen gegenüber Gott zu haben. Und schließlich, was niemand mag, die Taufe des Leidens. Das sind die 4 Taufen, die für uns Christen gelten. Es heißt weiter, mit der Lehre von den Taufen und vom Händeauflegen. Ich kann häufig sagen, wo jemand geistlich steht. Wenn wir in einem DHT-Seminar den Teilnehmern sagen, geht los und legt den Kranken die Hände auf, gibt es bestimmt jemanden, der sagt, aber in der Bibel steht, wir sollten die Hände nicht zu schnell auflegen. Das zeigt mir, dass du es nicht gründlich gelesen hast. Denn es geht hier nicht darum, Kranke zu heilen, sondern nur darum, Älteste einzusetzen. Und da ist Vorsicht angebracht. Wenn du jemanden nicht gut genug kennst, dann solltest du ihn nicht als Ältesten einsetzen. Denn wir sollten diejenigen kennen, die unter uns arbeiten. Du setzt nicht einfach jemanden als Ältesten ein, sondern du nimmst dir die Zeit, um diesen Menschen kennenzulernen. Du möchtest die Berufung Gottes für diese Person kennen. Es geht nicht um das Heilen von Kranken. Denn bei Kranken solltest du deine Hände ohne Zögern auflegen. Es sollte ohne Zögern und schnell passieren. Sobald du sie siehst, legst du ihnen die Hände auf. Fast automatisch. Er schreibt hier, dass wir es nicht nötig haben sollten, über das Händeauflegen belehrt zu werden. Aber wenn du noch ein Baby in Christus bist, musst du darüber gelehrt werden. Und dabei ist es super einfach. Eine super einfache Lehre. Sie ist einfach zu unterrichten. Wie lege ich die Hände auf? Erstens, du hast eine Hand. Zweitens, du legst sie jemand auf. Fertig. So einfach ist die Lehre vom Händeauflegen. Es ist keine raffinierte Handlungsanweisung, für die du einen Lehrfilm brauchst. Über das Händeauflegen und über die Auferweckung der Toten. Das hört sich interessant an. Kommt schon, wir sollten diese Dinge wissen und loslegen. Wir sollten nicht jeden Sonntag verschwenden, um über das Gleiche zu reden. Es gibt eine Auferweckung der Toten. Wir müssen nicht jeden Monat einmal darüber sprechen. Ja, im Kurs für die Neubekehrten sollten wir erklären, wie Tote auferweckt werden. Denn alles, was hier steht, sind noch Basics. Das sollte in jedem Kurs für Neubekehrte unterrichtet werden. Das sind die Grundlagen, die Basics, die du neuen Christen beibringst. Sie stehen in diesen zwei Versen und schließlich das ewige Gericht. Hier steht, dass die Lehre über das ewige Gericht auch zu den Grundlagen gehört, die jedem neuen Christen erklärt werden sollten. Und ich garantiere euch, dass viele von denen, die ihre Heilungsvideos auf YouTube stellen, seien es echte oder unechte Wunder, das nicht wissen. Sie nehmen eine Kamera auf die Straße mit und beten für Leute, damit sie das auf YouTube stellen können. Und wenn es irgendwelche Ergebnisse gibt, nachdem sie gebetet haben, werden sie für Experten gehalten. Aber manche von ihnen kennen die fundamentalen Basics nicht, die Lehre von der Auferweckung der Toten und dem ewigen Gericht. Aber diese Christen haben eventuell nur wenig Ahnung von den Dingen Gottes. Aber weil sie Wunder tun und bei jemandem ein Bein verlängert haben, denken viele, dass sie Quellen tiefschürfender Lehre sind. Das stimmt so nicht. Du musst wissen, wem du zuhören solltest. Du solltest sicher sein, dass sie wirklich etwas wissen, nicht nur, weil sie dir etwas zeigen können. Und dann schreibt er, und das werden wir tun, wenn Gott es zulässt. Mit anderen Worten, es ist unser Ziel, dahin zu kommen, und ich werde euch dabei helfen, falls Gott es zulässt. Und ihr stellt fest, dass er das häufiger schreibt. Denn Jakobus sagt, dass wir so sprechen sollten, dass wir bestimmte Dinge tun und dass wir an bestimmte Orte gehen, wenn Gott es möchte. Das ist die Stelle, an der wir über den Willen Gottes so sprechen müssen. Für Heilung gilt das nicht, denn da kennen wir seinen Willen bereits. Aber wir kennen nicht unbedingt Gottes Willen über diesen Abschnitt unseres Lebens, wo wir hingehen und was wir dort tun sollen oder ähnliche Fragen. Aber irgendwann müssen wir über das angesprochene Basiswissen weitergehen, denn wir müssen erwachsen werden. Aber wenn du diese Basics nicht kennst, gehörst du zu den Leuten, über die er hier schreibt. Er schreibt, er hätte ihnen noch viel mehr zu sagen, denn von der Zeit her sollten sie andere lehren können. Aber trotzdem brauchen sie wieder jemanden, der ihnen die Grundlagen beibringt. Der Satz, dass ihr inzwischen Lehrer sein solltet, der sollte auch für euch gelten. Aber nicht der Abschnitt, dass ihr die grundlegende Lehre nochmal hören müsst. Dieser Abschnitt sollte für euch nicht mehr gelten. Es gibt Verse in der Bibel, die für uns nicht mehr gelten sollten. Vielleicht galten sie in der Vergangenheit, aber wenn wir erwachsen geworden sind, sollten sie für uns nicht mehr gelten. Nur wenn ihr zurückfallt, gelten sie wieder für euch. Das ist mein Wunsch und mein Ziel, dass die Glieder des Leibes Christi auf der Erde wie Könige und Priester agieren, dass sie im Königreich wandeln, dass sie in dem Bund wandeln, den Jesus durch seinen Tod für uns geschlossen hat, dass sie in Würde und mit Kraft wandeln, dass sie in Autorität leben, damit man über sie das Gleiche sagt, was man über Jesus gesagt hat. Dieser Mann redet nicht wie die übrigen religiösen Leiter. Dieser Mann spricht mit Autorität, weil er weiß, worüber er spricht, weil er es begründen kann mit der Schrift und mit der Kraft Gottes. Denn das Königreich besteht nicht aus Worten allein, sondern in Kraft und in der Demonstration des Geistes. Dahin müssen wir kommen. Und wir sind gar nicht so weit entfernt davon. Aber es ist eine Entscheidung nötig. Und es ist Disziplin nötig, um danach zu leben. Okay, wir machen eine kurze Pause von ein paar Minuten.